Das Podcast-Versuchslabor. Na, alles gut bei euch? Ich bin ja heute maximal entspannt. Was ich hier mache, wollt ihr wissen? Ich befolge den Rat vom Großmeister des Personal Podcasts. Hat heute getwittert, meditiert doch mal. Da hast du aber auch für Wirbel gesorgt heute. Eine gefakte letzte Folge. Na, sowas macht man doch nicht. Schön, dass ich nicht der Einzige bin, der drauf reingefallen ist. Respekt, mein Lieber. Ach ja. Meine Frau geht jetzt montags immer zum Yoga. Passt doch. Da habe ich jetzt mehr Zeit, wenn die Kids im Bett sind, und kann mich in meinem Versuchslabor rumtreiben. Maximal entspannt. Für mich ist das ja nix mit diesem Yoga. Die fünf Tibeter. Stehen, Windmühle, Berg und Tal, Becken hoch und runter und Beine heben. Habe ich mir nicht ausgedacht. Steht da so. Beinchen heben. Mit Stehen und Becken hoch und runter könnte ich ja noch was anfangen. Ups. Ich hoffe, ich habe das nicht laut gesagt. Naja, was soll's. Die S-Bahn. Auch wieder so eine super Idee gehabt. Pflanz- und Baumarbeiten auf dem letzten Teilstück bis zur Endstation. Schienenersatzverkehr mit Bussen. Ach ja, was rege ich mich auf? Om. So schön. Warum nicht mal in den Herbstferien sowas machen? Ah. Räucherstäbchen wären schön gewesen. Habe aber auf die Schnelle keine auftreiben können. Oh ja. Was rege ich mich auf? Und ihr? Auch entspannt jetzt? Oh, so schön. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut zusammen. Servus.